Zahn kommen wir. Agieren tief im Unser Gottes Paramilitär. Wir marschieren trotz Verbot immer vorwärts Schritt für Schritt. Stechen plötzlich aus dem Schatten, bringen euch den Kehlenschnitt. Hat bisher ganz eindeutig gezeigt, dass sie in der Lage sind, Gewalt anzuwenden.